das Leben der anderen. Das macht manchmal noch weniger Sinn. Und du regst dich darüber auf oder lehnst dich einfach ruhig zurück und denkst dabei, das Leben der anderen ist ein großes Glück, ein einziges Glück im Leben der anderen. Da kommst du manchmal sogar vor und man regt sich über dich auf oder lehnt sich einfach still zurück und denkt, warum hat dieser andere nur so viel Glück, das reinste Glück. Auf einmal stößt dem anderen ganz plötzlich unverhofft etwas zu und dann hat man es kommen sehen und nickt nach links und nickt nach rechts und man sieht erstaunt fast alle anderen haben's auch so kommen sehen, genauso kommen sehen. So wird das Pech des anderen zum unterhaltenen Lustgewinn und man geht aus sich heraus oder lehnt sich selbst zufrieden zurück, denn man weiß genau, das Leben der anderen ist nicht nur pures Glück. Was für ein Glück,